Das Kummergespenst von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Durch die Pappeln glänzte der Vollmond schon, mit der Geißel zeigte der Postillion, meine Herren, dort oben im Mondenschein, die Mauer, die nennt man den Kummerstein. Es geht eine Sage, schaurig und graus, darüber im Lande, bei uns zu Haus. Vor alten Zeiten, entschwunden längst, saß dort an der Straße ein stummes Gespenst. Wer einmal demselben ins Auge gesehen, muß selbigen Jahres zugrunde gehen. Schlich traurig umher und härmte sich und weinte zuweilen bitterlich. Warum? Ja, was weiß ich, es steht nicht im Buch. Es heißt, man behauptet, es war ein Fluch. Die einen glauben's, die andern nicht. Es ist halt so ein Märchen, es ist halt ein Gedicht. Die Herrchen verlachten die alberne Mär, doch als nun die Mauer kam näher daher, da lief ob dem alten verspotteten Wahn ein heimliches Frösteln im Rücken sie an. Indessen der Kutscher vor Angst und Not Gespäßlein und Metzlein zum Besten bot. Da sprang in den Acker der Sattelhengst. Wahrhaftig, dort sitzt es, das Kummergespenst. Was schaukelt es auf den Knien sein? Des Kutschers lebendiges Töchterlein. Das lachte gar lustig und wohlgemut. Dem Vater gefror im Herzen das Blut. Doch tröstlich der Geist jetzt zu reden begann. Habt Frieden, gelöst ist der böse Bann. Der Kummer in meinem tödlichen Blick, er sang von verschollener Welten Geschick. Weh jenem, der fühlend die Vorzeit begreift, sein Geist über Ströme von Tränen schweift. Mit Blut bis zum Hals ist die Erde gedüngt, durch Kinder und Toren wird sie verjüngt. Weißt, wie man dem Fluche den Dorn entreißt? Schaff einen, der von dem Fluche nichts weißt. Man darf, was verschmerzt ist, nicht schmerzen lahn. Ich aber will jetzo zur Rüste garn. Er sprach's, und das Kindlein Gott empfahl, stieg nieder und seufzte zum letzten Mal. Ende von Das Kummergespenst, aufgenommen von Color.